Gibt es noch andere Beweise für über die Wahrheit der christlichen Lehre? Sicher, mehr als genug. Einige wesentliche Beweise, die immer, wie gesagt, in der Apologetik, wenn es um diese Dinge geht, erwähnt werden. Die Wahrheit der christlichen Lehre wird noch bewiesen durch die hervorragende Heiligkeit so vieler, die sie bekannten und noch bekennen, durch den heldenmütigen Starkmut der Märtyrer, durch ihre schnelle und wunderbare Ausbreitung in der Welt und durch ihre unversehrte Erhaltung durch so viele Jahrhunderte voll verschiedener und andauernder Kämpfe. Ja. Die Heiligkeit der Kirche im weiteren Sinn hier, Heiligkeit derer, die die christliche Lehre bekennen, die nach der christlichen Lehre, katholischen Lehre immer gelebt haben, quer durch die Jahrhunderte, und auch das wird fortdauern bis ans Ende der Zeiten, dass die Kirche, kirchliche Lehre, Seelen heiligt, auch wenn es momentan keine Institution gibt, die sie dann heilig sprechen kann, aber gut, das ist eine andere Sache. Es ist immer Heilige gegeben, muss sie immer geben, in diesem Sinne, dass sich die Seelen durch das Bekennen, das Leben gemäß der christlichen Lehre, heiligen, wahrhaft heiligen. Dann der heldenmütige Starkmut der Märtyrer, klar, wieso soll jemand sein Blut vergießen? Sicher wird es auch gegeben, hat Kommunisten und andere ideologisch verbeulte Charaktere, die bis ans bittere Ende sich dafür einsetzen, nur haben denen jetzt sehr viele Nachahmer und ja, kann man nicht sagen, dass es immer schon welche gegeben hat, aber in der Kirche, ja, von Anfang an, die Apostel alle und dann quer durch die Jahrhunderte immer wieder, auch wenn nicht immer überall zugleich, aber doch. Der heldenmütige Starkmut der Märtyrer, die um Christi willen, um der Wahrheit willen und des Glaubens willen nicht nur irgendwie Verfolgung leiden, das muss ja jeder irgendwann irgendwie, sondern eben auch bis zum Äußersten gehen mit der Gnade Gottes zum heldenmütigen Bekenntnis des Glaubens. Das Martyrium ist der höchste Akt der Tugend des Starkmutes. Dann die schnelle und wunderbare Ausbreitung der Kirche in der Welt. Hat auch andere Ideen gegeben, andere Systeme, die sich weit verbreitet haben. Das sieht man heute, Sozialismus, Kommunismus und die ganze Welt. Durchsetzt, aber wieder mal, das hat es nicht immer gegeben, das ist eine Zeiterscheinung, ein Symptom der neuesten Neuzeit, also in den letzten 200, 250 Jahre mit vielen anderen Ideologien und es ist aufs Ganze gesehen, auch wenn es schon eine ganze Zeit lang geht, ist doch sehr kurzlebig. Die ganze Heilsgeschichte gesehen, ist es doch relativ unbedeutend. Nicht so bei der Kirche, die eben sich über die ganze Welt ausgebreitet hat von Anfang an und dann immer weiter, insofern von Rom, vom Zentrum der Kirche aus gesehen, eben die Welt entdeckt worden ist. Ja, es hat immer Missionare gegeben, die dorthin gegangen sind, bis zuletzt bis zu den Eskimos, das waren praktisch die letzten, Anfang 20. Jahrhundert. Jedenfalls die schnelle und wunderbare Ausbreitung der Kirche, also nicht nur im geografischen Sinn und im zeitlichen Sinn, sondern auch die sehr schnelle Ausbreitung, als die Kirche überhaupt, das ist der letzte Punkt, dann hat bestehen können über die Jahrhunderte, weil eben das Leben der Kirche, die Ausbreitung der Kirche, die Missionierung, Evangelisierung, egal wie man es nennt, immer mit vielen Kämpfen, Widerständen, durchaus auch Rückschlägen verbunden war. Gibt es keine menschliche Institution, am wenigsten die UNO, irgendwo da in der gleichen oder in, auch nur in annähernd vergleichbarer Weise sich bewährt hätte. Es gibt es nirgends, ist einfach auch nicht zu sehen. Ja, nirgends festzustellen, das gibt es nur bei der wahren Kirche und unter den christlichen Sekten, deine christlichen Sekten eben nur bei der katholischen Kirche. Da habe ich gesagt, da gibt es ganze Bücher drüber, die ganze Apologetik kann man hier nicht behandeln oder zusammenfassen, nur ein paar Hinweise ganz grundsätzlicher Art.